Was zum Teufel? Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die vielen Super Mario Games. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Bowser eingeladen. Hallo Bowser, wie geht's dir? Nein, ich habe natürlich den guten Markus dazu gehört. Hey Markus! Hi! Was war dein erstes Super Mario Spiel, falls du dich noch daran erinnern kannst? Ja, tatsächlich kann ich mich daran erinnern, weil es mir nicht mal selbst gehört hat. Das war einem Kumpel Mario 64. Das war dein erstes Super Mario? Oh, ja, okay. Und das haben es tatsächlich durchgesuchtet. Das ist reichlich spät für ein Super Mario tatsächlich. Ja, es gab sowas nicht für Amiga. Stimmt. Ich vergesse, du warst früher so ein Amiga C64-Kiddy. Da war was. Mein erstes Super Mario war Super Mario Land für den Game Boy. Falls du das hier gespielt hast. Hast du das gespielt? Ich habe ein Super Mario Land gespielt. Ich weiß aber nicht, ob es das erste war oder das gab es doch noch mehrere Teile von. Da gibt es zwei Teile von. Danach heißt es Wario Land, das weiß ich noch. Super Mario Land habe ich damals gekriegt für den dicken Game Boy, der 4 Batterien brauchte. Ach Gott, herrliches Ding. Das, wo du heute Augenkrebs davon kriegst, wenn du das auch nur anschaust von Weitem. Ich erinnere mich noch, ich habe es nie durchgespielt, weil ich bin immer an der Unterwasserwelt, das den besten Musiktrack hatte, hängen geblieben. Weil ich hab's nie weitergespielt. Ich hab's auch nie durchgespielt. Ich hab's immer nur bis irgendwie dahin gespielt und dann bin ich irgendwie gestorben und das war's dann. Und dann habe ich es irgendwann wieder von vorne angefangen. Dann war am Anfang, hattest du die Wüste? Und dann hast du noch irgend so ein komisches Level und dann war's das bei mir. Dann war ich durch. was viele nicht wissen, oder was viele vielleicht auch wissen, Mario kam ja eigentlich in Donkey Kong vor zuallererst, als der Klempner, der da von Leiter zu Leiter, richtig, Leiter zu Leiter hochklettert, mit Fässern ausweichen muss, die von Donkey Kong geworfen werden, um seine geliebte Paulina, so hieß die nämlich damals, das war noch nicht Daisy, das war Paulina zu retten, die ja damals dann... Aber du meinst Peach. Nein. Daisy, ja, achso, stimmt. Peach. Fuck, gibt's so viele weibliche Figuren mittlerweile. Ansonsten haben wir so verschiedene Marios gespielt. Ja, das wäre seltsam, ja. Hast du Donkey Kong gespielt? Ich nicht. Ich hab's nie gespielt. Tatsächlich schon. Echt? Oh, ja gut. Ja, stimmt. C64 gab's ja auch Donkey Kong. Stimmt. Oder? Auf dem Amiga? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht. Oder es war dann tatsächlich irgendwann später auf einem der ersten SNES von meinem Bruder... Das kann sein, ja. Also es gab die Arcade-Version, die damals rauskam. Bei uns gab es ja nie Arcades. Also es gab schon Arcades, aber halt so Spielhallen, das sind so große Automaten, wo du dich hinstellen kannst, die dein Geld schlucken und wo du dann spielen kannst. Die haben bei uns nie Fuß gefasst. In Amerika extrem, bei uns so gut wie gar nicht. Bei uns, bis die rübergespult sind, war ja eher schon, da kann man sich auch einen Heimrechner leisten. Ich glaube ja, also ich weiß nicht genau, wie das mit der Arcade war, auf jeden Fall war das bei uns relativ wenig. Es gab einen Haufen Arcade-Versionen, wie ich hier gerade sehe. Es gab Donkey Kong von 81, by the way. Holy fuck, das ist älter als ich. Da gab es 83 die Mario Brothers, ne? Wo dann natürlich das Spielprinzip ist halt. Also wer Mario nicht kennt, der hat glaube ich hinterm Mond gelebt und das ist seit über 300 Jahren. Und zwar Mario ist ein sogenanntes Jump'n'Run oder wie wir beide auch immer gern schön sagen, um eine alte GameStar-Folge zu zitieren, Hope von Springspiel. Gott, das ist... Was anderes tust du ja auch nicht, hüpfen und springen. Ja, hüpfen und springen. Hüpfen und springen, du springst durch die Gegend, sammelst Stiss ein und besiegst am Ende einen Endgegner. Indem du ihn dreimal auf den Kopf springst. Indem du ihn traditionell immer dreimal auf den Kopf springst, richtig. Muss ja auch Jumpman hieß er ja auch vorher. Er hieß ja vorher nicht Mario, sondern die Figur wurde in Mario Bros. Optisch angepasst und in Mario umbenannt. Der gute Miyamoto damals hat den erfunden und Miyamoto hatte sich Mario als hart arbeitenden Schwerarbeiter vorgestellt und weil Mario Brothers im Hintergrund spielt, entschied er sich, dass Mario ein Klempner wird. Und so war er jahrzehntelang Klempner. Das war der Klempner. Der berühmteste Klempner eigentlich. Ja. Tatsächlich, ja. Und da gab es einen Haufen Ableger, gab es da. Holy fuck. Das hat aber auch immer so gut gepasst mit den ganzen Röhren, in die du da reinkriechst und sowas. Hat einfach die Levels sind halt so geil aufgebaut. Die Levels sind halt so geil aufgebaut. Die sind halt so komplett strange einfach nur. Diese Welt, in der du bist, sind strange. Kleine Pilze laufen durch die Gegend, die sich Goombas nennen, auf die du hüpfen kannst, die du dann kaputt machst. So Schildkröten oder Skelettschildkröten rennen da rum. Oder auf die Bomben. Springst du drauf. Oder laufende Bomben mit Gesichtern laufen da rum. Und riesengroße Röhren, durch die du halt durchgehen kannst, um so in andere Parts der Level zu gehen. Das ist halt ein ganz normaler von links nach rechts wird halt gelaufen. Du kannst auch nicht zurückgehen, also nicht in allen. In den meisten konntest du dann nicht zurückgehen und es war halt es sind halt Mario Games. Sie sind immer noch sehr, sehr beliebt, weil bis heute auch immer noch welche rauskommen. Das ist eigentlich auch eine der stärksten Marken von Nintendo. Ich glaube, die stärksten Marken sind tatsächlich Zelda und Mario, soweit ich weiß. Sollte, glaube ich, sogar so sein. Die sind heute sehr beliebt, sind sehr kinderfreundlich. Immer sofort, wenn Mario so ein Spiel rauskommt. Ha? Es verkauft sich immer sofort, wenn von Mario ein Spiel rauskommt. Nicht immer, es sei mal das System nicht, dann kann man auch mit Mario nichts anfangen. Verkauft man sich das System? Es sind meistens tatsächlich auch die System-Seller, das stimmt allerdings, ja. Mario und die Zelda-Games sind meistens die System-Seller. Also wenn sie die dann rausbringen, oh geil, neues Mario, neues Zelda, oh ja, ja, da kaufe ich die Konsole gleich zu, passt schon, dann habe ich wenigstens Mario zum Spielen. Aber seltsam ist, es kommt nie in einem Bundle raus, falls dir das schon mal aufgefallen ist. Ganz selten. Wenn ein neues System rauskommt, kriegst du sofort ein Bundle mit Zelda oder Mario. Ganz, ganz, ganz, ganz selten. Es sei denn, die Händler machen es von alleine. Aber ansonsten, so ein offizielles Bundle gibt es sehr, sehr selten leider. Es gibt ja fürs Nintendo Entertainment System, also fürs NES, gab es ja auch einen Haufen Spiele. Ich glaube, das berühmteste ist tatsächlich Super Mario Brothers. Und Super Mario Bros. 3. Soweit ich weiß, das sind, glaube ich, die berühmtesten. Und der zweite und dritte, richtig, ja. Die waren halt elendig erfolgreich. Ich wusste eine Zeit lang gar nicht, dass es bei uns tatsächlich ein NES gab. Ich dachte, bei uns gibt es immer nur ein SNES, also Super Nintendo. Oder ich dachte, auch, den NES. Es gab den NES bei uns, ja, mit diesen riesengroßen Kassetten dazu. Den gab es tatsächlich. Das gab es tatsächlich bei uns. Ja, ich habe auch gar nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt, weil ich kannte nur das SNES. Ich habe dann Jahre später über den Angry Video Game Nerd damals, habe ich dann rausgefunden, es gibt noch was anderes als das Super Nintendo. What? Es gibt noch andere Spiele außer die ich gespielt habe. Hä? Und dann habe ich mich mal informiert und es gab tatsächlich ein NES bei uns. Das hat aber nie Fuß gefasst. NES war bei uns tatsächlich ein Flop. Das Super Nintendo dagegen war bei uns ein Riesenerfolg. Ein wahnsinniger Riesenerfolg. Ich wundere mich, dass sie es nochmal probiert haben. Sehr, ja. Bei uns vor allem, weißt du? Hey, westlicher Markt, so, hat eh keine. Hat uns nicht funktioniert. Probieren wir es nochmal mit der Konsole und bam, fetter Erfolg. Es hat, man muss Nintendo lassen, sie können es halt, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Manche Systeme verkacken sie unglaublich, aber manche Systeme sind doch wirklich gut. Wenn du überlegst, die ganzen Mario-Games, wie lange die sich gehalten haben, bis zum heutigen Tage, die ganzen Ableger vor allem. Aber das fangen wir halt an mit den Dingen, die. Das System, das funktioniert und altert nicht. Das stimmt allerdings, ja. Aber fangen wir doch mit dem an, was ich am meisten gespielt habe tatsächlich und meine Mutter vor mir durchgespielt hat, und zwar das Super Mario World fürs Super Nintendo. Das war nämlich mein zweites Mario-Game, was ich gespielt habe. Das war großartig. Hast du das eigentlich gespielt? Bestimmt. Ich hab's jetzt nur nicht vor Auge. Ist das wo du schon auf der Karte rumrennst und wirklich von einem weißen Bobbel zum nächsten dann ja? Richtig, ja. Mit Yoshi unter anderem auch. Genau. Da kam auch Yoshi dann vor, richtig. Das war auch ziemlich geil. Gott, das war ich cool. Merke gerade, wie lang das hier ist. Ja, das ist von 91, Alter. Das war sehr, sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Das war ein System-Seller, das Ding. Da hast du das Super Nintendo gekauft und hast Super Mario World direkt noch dazu gekriegt. Das weiß ich noch. Da habe ich damals in einem tollen Weihnachten habe ich das Geschenkpapier aufgerissen und hatte urplötzlich ein Super Nintendo mit Super Mario World in der Hand. Und ich so, wow. Als Kind begreift man sowas gar nicht. Hey, cool, Konsole spielen, geil. Ich glaube, das Ding hat meine Mutter sich ausgesucht, weil sie Mario spielen wollte. Sie hat das vor mir durchgespielt, eiskalt. Voll krass. Da hieß es dann, Mama, ich komme nicht weiter, mach du mal. Und dann hat sie gespielt und nicht mehr aufgehört. Danke, Mutter. Du bist schuld daran, dass ich so ein innerer Kacknerd geworden bin. Oh. Auf jeden Fall, Super Mario World, ein absoluter Klassiker. Mario Paint habe ich nie in die Finger gekriegt. War aber, kennst du Mario Paint? Nee, das kenne ich tatsächlich gar nicht. Das war das erste Spiel mit einer SNES-Maus. Da konntest du malen, unter anderem. War komplett bekloppt. Du konntest da Sachen malen und du hattest so ein Paint. Ist im Prinzip Paint mit Mario-Charakteren für Super Nintendo. Auch bekloppt. Eins Spiel, ich glaube, das haben wir beide sehr intensiv und sehr oft gespielt und das war Super Mario Kart, oder? Oh. Ich glaube, das war eines der ersten, da wo ich wirklich richtig Stunden reingeballert habe. Ja, ich auch. Super Mario Kart habe ich richtig derbe viel reingeballert. Ich habe immer die leichte Schwierigkeitsgruppe gespielt, weil ich war zu doof für dieses Spiel als Kind. Und hatte irgendwie niemanden, der das mit mir gespielt hat. Da musste ich immer alleine gegen die KI spielen. Das war cool. Mario Kart war ja auch ein riesengroßer Erfolg. Es gab auch verschiedene Modi in dem Ding. Es war ein Grand Prix. Konntest du ein 50cc, 100cc, 150cc spielen. Sogenannten Hubraumklassen. Und du hattest Sachen, die du einsammeln konntest aus den Mario-Spielen, wie zum Beispiel Pilze, die dich schneller gemacht haben. Im Spiel haben sie dich größer gemacht, in den normalen Mario-Spielen. Es gab noch Bananen, auf denen bist du ausgerutscht und hast das dann gedreht. Dann gab es den Stern, wo du durch alle durchfahren konntest, diesen Unverwundbarkeitsstern. Auf jeden Fall, sehr gutes Spiel, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Am liebsten habe ich mit Mario gespielt damals. Die anderen Charaktere so, nee. I don't care. Aber es wird auch, fand ich, immer schnell langweilig. Es wurde sehr schnell langweilig, wenn man es allein gespielt hat. Mit Freunden war es cool, aber alleine so. Das war auch der Grund, warum ich mir damals zu den Zeiten nie selbst diese Nintendo-Konsolen gekauft hatte. Weil viele Freunde einfach die hatten und die Spiele, die ich mochte, wie Mario Kart oder Mario Party, die hat man einfach mitgespielt. Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel. Was ich nie besessen habe, waren N64, das hatte ich einfach nicht gehabt. Da habe ich bei Freunden immer gesehen, wie die Super Mario 64 gespielt haben. Aber das hat mich nie beeindruckt, tatsächlich. Da war ich immer so, das sieht nicht gut aus. Okay. Habe ich gesagt. Ich habe als Kind schon gesagt, das Spiel sieht nicht gut aus. Das macht mir irgendwie keinen Spaß. Und ich habe es irgendwann, Jahrzehnte später, mal versucht nachzuholen. Da habe festgestellt, ja, ich bin damit nicht warm geworden. Es mag von mir aus ein sehr gutes Spiel sein, Mario 64, aber ich werde mit Mario 64 werde ich nicht warm. Keine Chance. Jetzt auch, es gibt auch diese Collection für die Switch. Die gab's ja, ne? Super Nintendo, geiler Move. Wir bringen eine Collection raus mit Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy. Lassen sie für ein paar Monate draußen und nehmen sie vom Markt. Warum auch immer. Dann hauen wir es irgendwie doch noch raus und dann wieder nicht mehr und dann habe ich den Überblick verloren. Was ein Arschloch-Move von denen, aber gut. Habe ich halt. War mich irgendwie nie warm geworden mit. Mario's Missing ist ein Adventure-Game für Super Nintendo. Das war sehr strange. Das war das allererste Spiel, wo Luigi der Hauptcharakter war. Der Bruder von Mario oder auch der Loser der Familie Mario Brothers. Ja, man ist halt so durch verschiedene Sprites gesprungen und hat halt versucht, Mario zu finden. Es war so eine Art Point-and-Click-Adventure mit Sachen, wo du Fragen beantworten musstest. Es war ein sehr komisches Spiel und es wurde auch sehr mäßig aufgenommen. Das war auch nicht sonderlich gut. Dann gibt's Spiele, von denen ich noch nie gehört habe. Yoshi's Cookie. Ich schätze mal Yoshi's Cookie. Oh, warte, Yoshi's Cookie kenne ich. Das ist so eine Art Bejeweled. Du hast halt Kekse runterfallen. Ja, ja, nur mit Yoshi. Richtig. Und dann gibt's noch. Kam sowas überhaupt bei uns raus? Jetzt mal ehrlich gefragt. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Mario-Spiele kamen ja gar nicht zu uns so früh. Gefühlt, ja, gefühlt kamen die irgendwie nicht so. Aber es gab schon einen Haufen, die bei uns rauskamen. Aber als Kind hast du das irgendwie nie mitgekriegt. Wir haben auch die Super Mario All-Stars, die hast du bei uns gegeben, stimmt, ja. Das waren so eine Collection mit einem Haufen Spiele drin. Die ganzen alten Games übrigens, die ganzen alten Super Mario Games, die kannst du vergessen, dass du die nochmal heutzutage kriegst. Das kannst du knicken. Weil die Dinge sind zumeist echt verflucht teuer noch zu kriegen heutzutage. Du hast heutzutage Glück, wenn du so ein altes Mario original verpackt noch irgendwo rumliegen hast. Ja, mit der originalen Verpackung. Das ist tatsächlich... da kannst du stolz drauf sein, weil das ist echt schon holy shit. Das kannst du vergessen. Also Super Nintendo noch mal zu kriegen heutzutage relativ günstig. Da musst du echt Glück haben. Die Super Mario All-Stars Collection hatte The Lost Levels, in Japan bekannt auch Super Mario Bros. 2 mit drin und waren im Prinzip so eine Mario Star Collection. War ganz cool. Habe ich auch nie besessen, aber ich glaube, die gibt es in der Switch Online Funktion vom Super Nintendo, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Dann gab es Yoshi's Safari, von dem ich auch noch nie gehört habe in meinem Leben. Von dem habe ich wenigstens mal gehört. Ich habe nie gehört davon, aber... Ich mag ja Yoshi, aber ich habe es nie gespielt. Das ist eine Art Lightgun-Shooter aus der First-Person-Perspektive. Aber mit Yoshi. Im Prinzip Doom mit Yoshi. Und du schießt Eier, ja. Dushi. Nice. Hat man halt mit dem bescheuerten NES Zapper gespielt oder mit dieser komischen Waffe, die nicht funktioniert hat. Dann, was ich exzessiv gespielt habe, was ich bis heute liebe, weil es bis heute mein Lieblingsspiel ist, ist Yoshi's Island, also Super Mario World 2. Hast du das gespielt? Nee. Ich liebe es. Yoshi's Island war großartig. Du hast den Mario und Luigi waren kleine Babys und du bist mit Yoshi, die sind auf deinem Rücken rumgerannt und du musstest die halt irgendwo hinbringen, weil sie auf dieser Dinosaurierinsel gelandet sind. Und das hat halt verschiedenen Yoshis mit verschiedenen Farben gegeben. Das war ziemlich geil gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Das war nicht cool. Ich weiß, dass ich es früher immer spielen wollte. Ich fand das geil. Das ist eins meiner absoluten Lieblinge. Gut, das Einzige, was mir da immer noch auf den Sack ging, ist, immer wenn du Mario verloren hast, ist in einer Bubble durch die Gegend geflogen. Der typische Mario-Move. Manchmal wollte man ihn wirklich einfach, ja, nimm ihn mit, passt schon, weg mit ihm. Tschüss Mario, bye bye. Es war ein gutes Spiel, es hat mir jede Menge Spaß gemacht. Was ich nicht wusste, ist, dass es ein RPG gab. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Das gab's bei uns nicht. Das ist nie bei uns erschienen. Da kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist ein RPG. Ist tatsächlich von Square entwickelt. Ja. Warum kam damals hießen sie noch Square? Nicht? Ich habe keine Ahnung. Damals bei uns Square und das ist halt. Tja, ist ein Super Mario RPG. Tatsächlich mit Rundenkämpfen und so weiter kann man sich auf diesen. Wer das Switch Online hat, kann sich die Download-Version, also die runtergeladene Version von dem SNES-Ding mal anschauen. Es ist ein RPG. Das ist halt nie erschienen bei uns. Nie rausgekommen. Krass. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht wieso. Du weißt doch, Rollenspiele, die haben sich doch noch nie so gut gemacht. Nische kauft eh keiner. dann gab es, also für uns halt, also ich glaube, keiner von uns beiden hatten NES gehabt, oder? SNES hatte mein Bruder. NES hatte ich zum Beispiel nie. Da gab es einen Haufen Spiele, da gab es halt Donkey Kong, Donkey Kong Jr., wo halt Mario aufgetaucht ist, Mario Brothers, Mario Tennis gab es dann da zum ersten Mal, Mario Pinball, Mario Golf. So haben sie nur Golf mit Mario draufgeklatscht, Tennis mit Mario draufgeklatscht. Draußen Donuts, geil. Da gab es die Super Mario Brothers, Lost Levels nur in Japan, All Night Nippon, Super Mario Brothers auch nur in Japan. Mike Tysons Punch-Out, das kennt jeder. Der ist halt für Mario der Refugee, also halt der Ringrichter. Und ansonsten gab es doch Super Mario Bros. 2 und 3. Die kennt man halt nur so. Und halt, ja, relativ unbekannt bei uns, glaube ich. Aber bei uns sind mir auch mehr die Gameboy-Spiele bekannt, wie Super Mario Land. Und dann geht es tatsächlich bei mir wissend erst mit SNES los. Ja, was und bei dann uns halt Dr. Mario gab es noch, was Tetris war, eigentlich so eine Art das Tetris. War aber so geil. I am Dr. Mario and I am saving lives. Das war super. Großartige Musik. Oh, jetzt das war klasse. Ich habe es geliebt, diese Pillen runterfallen zu lassen und anzuordnen. Ja, Mann. Oh, das war richtig cool. Das hat auch meine Mutter gespielt. Meine Mutter hat meinen Gameboy immer nachts Das hat tatsächlich meine Mutter gezockt. Auch gespielt. Das war Dr. so klar. Mario. So Tetris und Dr. Mario. Die Spiele für Mütter. Ohne Scheiß. Aber dann sagt die Mutter nichts dagegen, wenn du stundenlang zockst. Das ist wahr. Das ist ja gut fürs räumliche Vorstellungsvermögen. Richtig, meine Mutter hat immer gesagt, mein Highscore brichst du nicht. Habe ich auch nie geschafft. Ah, oh, großartig. Das war super, ja. Also die ganzen Gameboy-Sachen, die waren schon gut. Super Mario Land 2 habe ich nie in die Finger gekriegt. Aber nie richtig in die Finger gekriegt. Ich glaube, es im Emulator mal nachgeholt, aber war ganz cool. Danach ging es halt weiter mit Wario Land. Das war dann Super Mario Land 3. Ich kann mit Wario nichts anfangen irgendwie. Es ist halt einfach nur ein fetterer Mario mit einem umgedrehten M auf der Mütze, also Wario. Aber man musste sich nicht viel ausdenken. Ja, ich war nie ein Fan von ihm irgendwie. Dafür bin ich großer Fan von Waluigi. Waluigi, bester Charakter. Gab's halt da auch noch die ganzen Donkey Kong Spiele und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob Mario da aufgetaucht ist, keine Ahnung. Ich habe die Donkey Kong Land, ich habe die nie gespielt. Kein Schimmer. Genau wie Mario Golf und Mario Tennis habe ich auch nie gespielt, weil es ist Golf und Tennis. Who cares? Nie gespielt. Dann gab es die gefällte Konsole, den Virtual Boy. Kennst du den? Oh, muss mir mal ein bisschen Futter geben. Virtual Boy war der Versuch, alles in 3D zu machen, und du hast so ein komisches Ding vors Gesicht klemmen müssen, was nur rote Farbe hatte. Rote und schwarze Farbe, das ist bei uns, glaube ich, noch nie erschienen. Mit dem Zeug rot und blau und diesen Filtern hatte ich es nicht damals. Das ist mir schlecht geworden. Das ist, glaube ich, auch nie erschienen, das Spiel. Es gibt auch nur 3 Spiele von Mario davon: Tennis Clash und Virtual Boy Mario, Wario Land, also Müll. Braucht kein Schwein. Dann gab es das N64, wie gesagt, da haben wir schon Super Mario 64 besprochen. Mario Kart 64, das war ein cooles Mario, das hat auch Spaß gemacht, es war alles in 3D. Das habe ich gern gespielt mit Freunden damals. Wir haben dann bei einem gesessen, der hatte das N64 und saßen dann und haben dann oben links auf seinen kleinen Mini-Fernseher geguckt, und das Bild wurde dann aufgeteilt in 4 Spiele, das hast du noch weniger gesehen. Und so haben wir dann Mario Kart gespielt. Das war cool. Yoshi's Story, kann ich mich nicht dran erinnern, kein Schimmer. Dann gab es noch Mario Party oder auch das Spiel, wo Freundschaft zugrunde gehen. Ich habe nie ein Mario Party gespielt bis zu der Wii. Oh, ich habe Mario Party tatsächlich sehr viele gespielt, aber sie sind alle gleich und der Abend endet immer gleich. Es fängt super lustig an, alle lachen, bis es zur Punkteauswertung geht. Ja, dann heißt es, warum kriegst du auf einmal so viele Punkte, du Arschloch? Warum hast du jetzt den Stern gekriegt? Ich war schon viel aktiver in dem Minispiel, aber ich habe mehr gewonnen. In dem Moment packe ich gedanklich immer so irgendwie Risiko aus oder ein Ego-Shooter. Lasst uns doch mal gemeinsam spielen, ne? Dann könnt ihr euch die Köpfe wirklich einschlagen. Es ist halt so, ja, Mario Party ist halt nur Minigames, die man halt kooperativ spielt, aber auch gegeneinander und dann mit Sternen sammeln und so weiter. Und am Ende kommt es halt der Punktevergabe, der am meisten Punkte hat oder Sterne hat, halt gewonnen. Das sind halt Minigamesammlungen. Mehr war das für mich früher auch nicht. Dann gibt es das sehr, sehr beliebte und für mich bis heute unverständliche, warum es so beliebt ist, Super Smash Brothers. Oh Gott. Ich bin kein Fan davon. Absolut nicht. Ich hab's immer mal gespielt, die Smash Brothers. Weil da halt auch mal Leute dabei waren aus Nintendo, die du nicht kanntest. Die halt also noch vor unserer Zeit waren. Ja, wie zum Beispiel Alex, wie hieß der aus Mother 3? Mother 3? Oh, der kleine Junge? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Einfach ein simples Prügelspiel. Es ist ein simples Prügelspiel. Jesus Christ! Geil. Es ist ein simples Prügelspiel, was halt, naja, es ist ein simples Prügelspiel. Mehr ist es nicht. Es ist halt mit so ein paar verschiedenen extra Sachen, die man sammeln kann, um Leute aus dem Ring zu kicken. Ich habe das Spielprinzip damals nicht verstanden. Ich habe das Spielprinzip nicht gemocht. Und ich werde es auch nie mögen. Ich glaube, ich werde auch nie warm damit. Also ich habe das Spielprinzip verstanden, aber tatsächlich nach dem ersten Smash Brothers kamen ja zigtausend Nachfolger. Ja, ja. Und beim ersten Nachfolger dachte ich mir, okay, warum spielen wir jetzt gleich noch nicht das alte, wo ich alles kenne, wo ich mich mit den Charakteren eingespielt habe? Warum müssen wir das neue spielen, wo alles neu ist, auch die Tastenkombis? Keine Ahnung, das Einzige, was ich gespielt habe, ist das für die Wii U und das hatte nicht mal einen Story-Modus, also habe ich es nicht lang gespielt. Das ist für mich, ich bin Story-Gamer. Das ist, ja, der einzige Grund, es zu kaufen, die Nachfolgeteile, ist, du kriegst mehr Charaktere, mit denen du dir gegenseitig auf die Fresse bolzen. Vollpreis-Add-ons, nice. ja, wie gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Also Add-on ist ein bisschen übertrieben, ja, das sind Vollpreis-Charaktere. Mario Golf, wie gesagt, es ist Golf, I don't give a fuck. Oh, das war cool. Keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen, das ist Golf für mich. Ist es Golf, ist jetzt kein Spiel, das man sich zu einem Vollpreis kaufen sollte, aber es hat schon Witz. Gleich Mario noch mal. Golfen. Die Welt geht unter und wir reden über Mario, perfekt. Ja, ist halt Golf, ne? Mario Tennis, wie gesagt, es ist Tennis, kann ich nichts mit anfangen. Mario Party. Es gab auch einen zweiten Teil davon, ist klar, wenn der erste erfolgreich ist, mache ich direkt gleich einen zweiten und auch einen dritten und einen vierten und fünften und so weiter. Also ich habe halt, wie gesagt, ich glaube bis zu der Wii U oder bis zum Wii-Teil habe ich nie eingespielt. Paper Mario, das war cool. Das erste. Habe ich gehört, ich habe es nie gespielt. Ich weiß nur, dass die Paper Marios sehr cool sind. Ich glaube, der erste ist auch mehr so ein nicht mehr ein Jumper eigentlich, oder? Mehr so ein Rollenspiel, ja. Nee, das ist schon an Richtung Rollenspiel angelehnt gewesen. Wenn ich mich jetzt an den richtigen erinnere. Ja, das ist so rollenspielmäßig, richtig. Oh, wow. Der Weltuntergang kommt langsam auch zu mir. Nice. wie gesagt, das sind halt die N64 Games. Dann gab es noch Mario Artist, gab es noch in Japan. Das sind jetzt diese Mario Paint-Dinger halt, nur halt in N64. Und da gab es noch Dr. Mario 64, gab es nur in den USA. Und übrigens, das Creepigste an Super Mario 64 war der Anfangs-Mario, wo du das Gesicht verziehen konntest. Aber warum gibt's den da? Ey, das war einfach kind nur eine halbe Stunde auf diesem Fenster mal verbracht hab und nur dieses dämliche Gesicht verzogen. Das war so dumm. Als mein Dad sich tatsächlich mal für ein Wochenende so ein 64 geliehen hatte. Und ich habe es genossen. Ich glaube, das haben wir einfach nur eingebaut. Ja, hey, wir können 3D. So schaut's aus. Brauche ich nicht. Dann gibt es die Game Boy Advance Spiele. Da gab es auch einen Haufen von. Da habe ich keins gespielt, tatsächlich. Gar keins. Advance bin ich auch raus. Da habe ich nichts gespielt. Da gibt's Super Mario Advance, Super Mario Kart, Super Circuit, Mario Advance 2, Super Mario World, Game & Watch Gallery Advance, Yoshi's Island, Super Mario Advance 3, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, Mario & Luigi Superstar Saga, habe ich nie gespielt, ich habe keine Ahnung. Gibt es noch ein paar NES Classics, ich habe Ewigkeiten keinen Advance gehabt und wenn ich einen Advance hatte, habe ich ihn für bessere Spiele genutzt wie Final Fantasy. Oder Pokémon. Dann gab es den Gamecube. Ich habe nie einen Gamecube besessen. Hast du einen gehabt? Ich nicht. Nee. Das war auch aus meiner Hinsicht nach... Gamecube war irgendwie so eine Konsole, die komplett an mir vorbeigezogen ist. An mir auch. Das war so der hässliche lila Würfel. Ich habe ihn immer genannt, der hässliche lila Würfel mit dem hässlichsten Controller, den ich je gesehen habe. Ich kann zu der Konsole selber nichts sagen. Ich habe das Ding mit dem Ding nie gespielt. Ich weiß nicht, wie das Teil war. Ich weiß nur, es hatte kleine Minidiscs. Und da gab es Spiele wie Luigi's Mansion, das ich nie gespielt habe. Oh, die sind cool, Luigi, die Hauptrolle gespielt hat. Wo auch Luigi wieder die Hauptrolle gespielt hat. Ich habe den dritten hier für die Switch, aber ich habe nie gespielt. Auch die Vorgängerteile, die waren echt cool. Habe ich gehört. Das ist halt so ein Witz. Man muss halt immer klarkommen, dass es nicht Mario ist. Ja, gibt's beide mittlerweile auch für den DS, also Teil 1 und Teil 2. Teil 2 gibt's ja nur für den DS. Aber Teil 1 gibt's ja Remake für den DS. Warum auch immer nur DS, bescheuert. Dann gab's Super Smash Bros. Melee, was sehr viele Leute vergöttern. Holy shit. Vergöttern und sagen, das ist das beste Smash Bros., was es gibt. Ich kann dazu nichts sagen. Dann gibt es Super Mario Sunshine, was ein Flop war, glaube ich. Was fast keiner mochte. Und jetzt in der Collection für die Switch erhältlich ist. Ich habe keine Ahnung von Sunshine. Sunshine ist so relativ unbeliebt in der Community, habe ich gehört. Keine Ahnung, hast du es mal gespielt? Ich weiß es nicht. Vielleicht in der Collection oder mal angespielt? Nee, ich glaube nicht, nee. Das war das, wo du mit dem Wasserstrahl irgendwie so Pudding-Schrott wegmachen musst. Ja, ich habe es in der Collection und ich weiß, dass ich mich so drauf gefreut habe, es zu spielen. Aber doch, ich habe das Tutorial-Level ganz am Anfang von der Dreier-Collection gemacht. Und fand dann irgendwie die Steuerung sehr befremdlich und hab's ausgeschaltet mit den Worten, irgendwann nehme ich mir mal Zeit, in die Steuerung reinzukommen. Da bist du weiter als ich, weil ich hab's noch nicht mal gestartet. Weil dieser Wasserstrahl, der lässt sich echt doof lenken. Ja, da gehst du halt, bist du durch die Gegend, da hat Sachen sauber gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, ich weiß nicht, vielleicht werde ich es mal ausprobieren. Vielleicht doch nicht, mal gucken. Dann gibt's natürlich die üblichen Mario Party Games, ist klar, 4, 5, 6 und 7. Dann gab es Mario Smash Football, das habe ich mal gesehen, das soll gar nicht schlecht gewesen sein für ein Mario-Fußballspiel. Da kenne ich noch die Werbung von früher. Da gab es auch den zweiten Paper Mario Teil, der auch sehr gut sein soll. Habe ich aber auch nicht hingekriegt. Der ist super. Da habe ich auch gehört, dass er sehr gut sein soll, das stimmt, ja. Dann das Mario Kart Double Dash, wie gesagt, ein neues Mario Kart in 3D. Keine Ahnung. Habe ich nie gespielt. Wie gesagt, ich bin nie an einem Gamecube rangekommen. Gab es auch ein paar sehr gute Gamecube-Spiele, die ich gern gespielt hätte, wie zum Beispiel das total bekloppte Metal Gear Solid. Aber was willst du machen? Dann gab es für den DS gab es einen Haufen Mario-Spiele, wovon ich auch kein einziges gespielt habe. Da habe ich mir tatsächlich keins gekauft, weil ich die für DS-Spiele damals mit meinem Einkommen sagte, die sind zu teuer. Weil die werden ja auch nie günstig. Nee, ist ja schließlich auch Nintendo. Nintendo darf das. Ich habe mir damals einen DS gekauft für Final Fantasy Tactics A2 und für nichts anderes eigentlich. Ich wusste, es gibt Mario-Spiele drauf, aber da war ich schon so, wozu brauche ich nicht spielen? Da gibt es auch einen Haufen Spiele wie, da gab es auch Super Mario 64, gab es eine DS-Fassung von. Da gab es einen Haufen, dieses Touch-Ding haben einen Haufen gespielt, Super Mario, Mario und Luigi zusammen durch die Zeit, das soll sehr gut sein, habe ich gehört. Genau wie Yoshi's Island DS-Version davon, da gab es auch so eine abgedatete Fassung. Ja, ja, Yoshi's Island DS-Version, das ist so eine abgedatete Version, da bist du so größer geworden und so ein Quatsch. Soll super sein, soll echt super sein. Habe ich auch gehört, ja. Für Yoshi-Fans wird es definitiv empfohlen. Ja, ich hab's, wie gesagt, keine Ahnung von den ganzen Nintendo DS-Spielen. Auch nie in die Finger gekriegt, habe ich nie für nötig gehalten, dieses Spiel. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu der Wii-Version. Da habe ich tatsächlich ein paar gespielt von. Yay! Meinst, da ist sogar. Wii, die hatten wir dann auch mal von vornherein schon. Ja, ich habe mir sie dann gekauft, weil ich mir dachte, hey komm, sind ein paar gute Spiele raus, die es nur für die Konsole gibt. Also werde ich mir wohl über meine Wii holen. Die Wii hat auch wieder einen Haufen Spiele gekriegt, unter anderem auch Mario Party 8 und 9. Da habe ich den 9. habe ich gespielt gehabt. Der war okay, das hat Spaß gemacht, war Mario Party, war nicht. Da gibt es Super Paper Mario, was auch ein sehr, sehr gutes Rollenspiel sein soll, habe ich gehört. Das soll auch richtig super sein. Auch Mario Kart Wii, das habe ich damals mit meiner Schwester gespielt, die mich immer abgezogen hat. Oh, das war das erste Mario Kart, das ich dann auch selber besessen habe. Ich weiß noch, ich habe damals... Ich weiß, wie mich alle abgezogen haben, weil ich es einfach nicht drauf hatte mit dieser blöden Wii-Steuerung. Ich habe damals, meine Mutter kam damals auf mich zu und ich habe sie gefragt, was wünscht sie dir zu Weihnachten? Sie hat die eiskalt gesagt, eine Wii. Also habe ich meiner Mutter zum zu Weihnachten eine Wii geschenkt. Das war das Surrealste, was ich hier erlebt habe. Ich bin nachts runter, um mir was zu essen zu holen, weil ich habe noch bei denen im Haus gewohnt unterm Dach. Nachts runter, um mir was zu essen zu holen, da sehe ich im Augenwinkel, wie meine Mutter dran steht und Wii spielt. An Weihnachten. Der Wahnsinn. Komplett vertauschte Rollen, super. Auf der Wii gibt es mein absolutes Lieblings-Mario und zwar Super Mario Galaxy. Das ist mein Lieblings-Mario-Spiel. Bis zum heutigen Tage. Danach kommt gleich das zweitbeste Mario-Spiel. Also Mario Galaxy 2. Richtig. Yay! <Yeah. lacht> Die waren einfach super. Mich ärgert es tatsächlich nur, dass in dieser netten Collection das nicht dabei war. Das ist komisch, ja. Es ist eigentlich derselbe Plot wie Teil 1. Nur halt ein bisschen abstruser, irgendwie so ein bisschen gekürzter. Hier aber British das hätten sie tatsächlich davon. Mit dazu packen können. Hätten sie dazu mitpacken können, eigentlich schon, ja. Witzigerweise, ich habe hier die Wii-Fassung von dem Ding. Da kommt ein Instruction-Video-Disc ist damit dabei. Was bisher geschah? Kein Scheiß. Super, großartig. Ich habe Super Mario Galaxy habe ich gespielt wie ein Bekloppter. Der Soundtrack in dem Game ist fantastisch. Ist einer der besten Soundtracks, die je produziert wurden. Saugeil, richtig gut. Es hat mega Spaß gemacht. Das spiele ich heute noch ganz gern. Und die Switch-Fassung ist okay. Kann man gut spielen. Auch mit der bescheuerten Bewegungssteuerung, die man da nicht so genutzt hat. Gott sei Dank. Weil die Wii hatte diese furchtbare Bewegungssteuerung, wo ich immer noch überzeugt bin, dass die Schrott ist. In sehr vielen Games und unnötig war. Aber man kann es doch gut mit dem Controller spielen. Ja, irgendwann hat man gelernt, was Nintendo angeht, kauft man sich einfach den Pro-Controller. Das ist wahr. Dann kommen wir zu den... Ja, gab's auch wieder ein Mario Kart, habe ich schon erwähnt. Gab's auch wieder ein Super Smash Bros. Gab's auch wieder ein Mario Party. Habe ich auch schon erwähnt, ja. Gab's auch schon Mario Party. New Super Mario Bros. Das habe ich gespielt. Das war okay. New Super Mario Bros. Mit dem Wii-Ding, mit dem Luigi-Ding dran. Das gab's dann noch für die Wii U. Das habe ich gespielt, das war ganz nice. Dann gibt's noch, auch für den 3DS gibt es einen Haufen Super Mario Games, die ich auch nie gespielt habe, weil ich ein 3DS besessen habe für wichtige Spiele wie Monster Hunter. Ich habe 3DS nur für Fire Emblem besessen. Ja, Fire Emblem und Monster Hunter. Das war für Mario hatte ich eine Wii. Richtig. Dort gab es dann Luigi's Mansion 2, da gab es Paper Mario Sticker Star, was nicht so gut sein soll, habe ich gehört. Da gab es Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen London 2012. Mein Gott, die Spiele waren scheiße. Ah, das war also Minispielsammlung, richtiger Müll. Dann gab es noch Dream Team Bros, wie gesagt. Paper Jam Bros, ich habe die nie gespielt, keine Ahnung. Und da gab es dann auch zum ersten Mal den Super Mario Maker, wovon ich immer noch überzeugt bin, dass Nintendo damals gesagt hat, wisst ihr was, wir haben keine Ideen mehr für Levels, macht sie selber. Ich hab's, als es rauskam, wollte ich es unbedingt haben, war zu geizig und jetzt bin ich froh, dass ich zu geizig war. Ich mag weil ich ehrlich sagen nicht. Ich verstehe den Sinn nicht dahinter. Ich verstehe den Reiz dahinter tatsächlich, dass man sich seine eigenen Levels bauen kann, finde ich cool, ne? Nur die meisten Levels, die du dir runterladen kannst, sind so unschaffbare Arschloch-Level und dann bin ich keine Lust zu. Also ich verstehe es, wenn man sich sowas gern holt, wenn man die Dinger gern spielt, wenn man sich so gern Levels erstellt, verstehe ich absolut, auch mit dem zweiten Teil wie die Switch. Warum nicht? Wenn es einem Spaß macht, yay. Aber ich finde die Dinger nicht gut, absolut nicht. Ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht, absolut nicht. Dann kommen wir zu der Wii U. Ich habe hier meine Wii U noch. Die lebt noch, die funktioniert noch und ich spiele sogar noch ab und zu Spiele mit der Wii U. Hauptsächlich Zelda, weil ich gerade alle Zelda-Teile nachhole. Ja, da gab es halt Super Mario Bros. U. Das New Super Luigi U. Da gab es eine Zeit lang The Year of Luigi. Leute haben es gehasst. Wenn jemand mag Luigi. Also haben sie einen Haufen Spiele mit Luigi gemacht, unter anderem auch Dr. Luigi. Jeder mag Luigi in Luigi's Mansion, wenn er die ganze Zeit abwimmernd ist, ja. Aber ansonsten nicht. Super Mario Bros. U habe ich mit dem Addon Super Luigi U. Ich habe es nicht lange gespielt. Das ist so, ich weiß nicht. Wenn ich heutzutage Mario anfange, so, ja, ist ganz nett für eine Stunde, aber dann lass es auch liegen. Da gab es Super Mario 3D World. Das gibt es mittlerweile auch für die Switch als Neuauflage. Super Smash Bros. Für Wii U ist dasselbe, glaube ich, wie von der Wii, nur ein paar Leute mehr. I don't give a fuck. Neues Super Mario Party natürlich, Mario Party 10. Dann auch den Super Mario Maker, den gab es dann auch gleichzeitig noch für die Wii U. Gab es ja zuerst und dann für den 3DS, richtig. Ja, das übliche Mario Sonic bei Olympischen Spielen, Wii U 2016, Mario Tennis Ultra Smash. Paper Mario Color Splash, das wieder richtig gut sein soll. Ich habe keine Ahnung, nie gespielt. Ich habe relativ wenig Mario-Spiele dafür gehabt, tatsächlich. Mario ich Party immer nur 8. Ich so dieselben, muss ich ehrlich zugeben, gehabt. Ja, stell ich Mario fest. Mario Kart 8, das war okay. Das habe ich aber die Switch-Version gespielt, weil da gab es auch eine abgedatete Version von. Das war spaßig. Das war ganz nett. Mhm. Aber es hat Mario Kart, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Da gab es halt ja. Für die Switch gibt es dann halt Mario Kart 8 Deluxe. Dann gibt es Mario und Rabbids Kingdom Battle oder auch Mario XCOM. Oh, ich hab's geliebt. Ich Da sind die gleich sauer bei Mario und Rabbids erwähnt da oben. Nein, kann nichts dafür, es war Ubisoft. Die Rabbids waren doch egal, die durfte man abknallen. Ja, trotzdem, es war halt Mario XCOM. Es war Mario XCOM, mehr kannst du dazu nicht sagen. War, Aber es hat mir viel besser gefallen als die XCOMs. Nee, mir nicht. Bei mir Xbox mehr gefallen ist die Mario, das ist das Ding. Gibt es einen zweiten Teil, der kommt, glaube ich, im Laufe des Jahres? Ich glaube ja. Ich hoffe, dass der noch dieses Jahr kommt. Dieses oder nächstes Jahr, irgendwie sowas, kommt auf jeden Fall raus. Ich warte sehnsüchtig auf diesen zweiten Teil. Das war so ein großartiges Rundenstrategie-Ding. Super Mario Odyssey, das war gut. Das war echt spaßig. Das hat Spaß gemacht. Oh ja, oh ja. Das hat echt Spaß gemacht. Da hatte ich lange Zeit mal wieder richtig Bock auf Mario. Das war seit langer Zeit bei mir ein Mario, wo es mich wirklich am Stück an den Bildschirm gefesselt hat. Das war echt geil. Das hat echt Fun gemacht, das stimmt. Mario Tennis Ace habe ich kurz angetestet. Ist halt Tennis. Natürlich wieder Super Mario Party. Was aus irgendeinem Grund am Anfang kein Online-Support hatte. Und jetzt erst, ich glaube in diesem Jahr erst, das Spiel erschien 2018. Dieses Jahr hat das Spiel erst Online-Support gekriegt, dass du das komplette Spiel online spielen kannst durch irgendwie Minigames. Das ist so dumm. Jetzt kannst du Super Mario Party online mit anderen Freunden spielen. Vorher gingen nur die Minigames und das war's. Ja, das ist dumm. Richtig dumm. Extrem dumm. Aber gut. Super Smash Bros. Ultimate. Ja, wieder neues Smash Bros. Give a crap. Super Mario Bros. U Deluxe. Das ist dasselbe wie für die Wii U, nur halt in der Version. Yoshi's Crafted World oder auch Yoshi's Die Schlaf gleich ein Jump'n'Run. Ist putzig, aber mehr ist es auch nicht. Super Mario Maker 2. Mehr Sachen, mit denen man seine eigenen Levels machen kann. Luigi's Mansion 3. Man ist wieder Luigi, rennt wieder überall durch und saugt mit seinem Staubsauger Geister ein. Soll ganz cool sein. Du hast durchgespielt, glaube ich, ne? Ja. Also habe ich durchgesuchtet, muss ich sagen. Ich habe es erst ewig nicht angefangen, weil ich es ja tatsächlich eher für mit Nichten-Neffen-Spielen mal gekauft habe. Mhm. Und irgendwann dachte ich dann, jetzt fängst du einfach nochmal von vorne richtig an. Ja. Dann war das Wochenende um, das Spiel war vorbei und ich dachte mir, boah, geile Erfahrung. Echt geil. Nicht schlecht. Dann gibt es mein zweitliebstes Spiel, was ich mir je gekauft habe für die Switch. Das war Super Mario The Origami King. Ein fantastisches, großartiges Super Paper Mario Game. Das ist so großartig, weil man mit Konfetti werfen kann. Oh, he's dead. Yay! Jedes Mal, wenn du es spielst und ich es bei dir sehe, bin ich kurz davor, es mir zu kaufen, einfach nur wegen diesem Gimmick. Mach's, es ist so gut. Es ist so geil. Du kannst so kannst deine Figur so halten und die Mario so halten, so nach links drehen, nach rechts drehen, dann Konfetti werfen. Es ist so geil. Yay! Es ist so gut. Oh, das ist meine Lieblings. Das mache ich am liebsten in dem Game. Der ist unglaublich geil, der Teil. Hat unglaublich viel Witz. Das Kampfsystem ist ein bisschen meh. Die Geschichte ist gut. Die Geschichte ist sehr, sehr gut für Mario Game. Die Charaktere sind zugeschrieben. Hat sehr viel Wortwitz drin, ist eine absolute Empfehlung von mir. Ihr braucht, also Paper Mario Freunde, holt euch das, ist so gut. Dann halt Super Mario 3D All-Stars, wo halt Mario 64, Super Mario Sunshine und Galaxy 1 drin ist. Und dann gibt's noch 3D World, wo halt der 3D World Teil dabei ist und Bowser's Fury. Bowser's Fury wird gehandelt als Super Mario Odyssey 2. Echt? Weil das auch so aufgebaut ist. Auch so ein riesengroßes Level in 3D und nicht so wie in dieses 3D-World-Ding. Die meisten haben es nur gekauft wegen Bowser's Fury. Was aber auch nicht schlecht sein soll, habe ich gehört. Das neueste ist Mario Golf Super Rush. Ja, Mario Golf halt, ne? Sagt mir gar nichts. Ich hab's in einem Stream gesehen. Es hat sogar einen Story-Modus, was sehr verwirrend ist, wo du mit deinem Mii-Charakter eine Story erlebst, wo du mit anderen Leuten in ein Golfercamp kommst, das von Toad geleitet wird und du dann dort zum Mega-Super-Golfster aufsteigst. Kompletter Bullshit. Das Ganze fühlt sich an wie Pokémon mit Golf. der Anfang zumindest, weil du bist in so einem kleinen Zimmer drin, das aussieht wie dein Zimmer in Pokémon. Und wenn du runtergehst in die Küche, sieht das aus wie die Küche aus Pokémon. Das ist so surreal. Oh Gott. Aus jedem Pokémon-Spiel. So surreal, so strange. Ja, was kann man sonst noch erwähnen? Es gab halt noch... Es gibt noch den großartigen Super Mario-Film. Der ja so fantastisch ist mit Mario und Luigi Mario. Hast du den gesehen eigentlich? Nee. Nicht? Du hast nicht den fantastischen, großartigen Super Mario, der Film, gesehen? Nein, ich habe nur die Serie gesehen. Super Mario, oh Gott, swing your arm from side to side. Gottes Willen. Oh, die Cartoon-Serie war noch grauenhafter. Mit wer auch immer tot geboistert. Gottes Willen. Heilige Scheiße, das war furchtbar. Nee, der Super Mario-Film, der ist ein Beweis dafür, dass man keine Videospiele-Filme machen darf. Furchtbar. Mit Dennis Hopper, mit Bob Hoskins. Der Film war so mies. Als Kind fand ich ihn strange, aber okay. Und als Erwachsener finde ich einfach nur... Ja. Mehr kann man nicht zu Mario sagen eigentlich. Ich schätze mal, es wird immer wieder Mario-Spiele geben. Die Stimme von Mario wird vermutlich auch noch ewig bleiben. Wie heißt der Typ eigentlich nochmal? Ich hab's komplett vergessen. Weißt du das noch? Hast du gerade eine Frage gestellt? Ich hatte gerade einen kurzen Hüpfer. Ich hab gefragt, ob du die Super Mario-Stimme noch kennst, wie der Kerl hieß. Oh Gott, nein. Ich hab's vergessen, wie er hieß. Auf jeden Fall. Derjenige wird ihn vermutlich noch Ewigkeiten. Charles Martinet. Der ist das, stimmt. Der wird ihn vermutlich noch sein restliches Leben lang sprechen. Und vermutlich auch darüber hinaus. ja. Mehr kann man nicht zu sagen. Draußen herrscht Unwetter. Die wollen nicht, dass wir über Mario reden. Wir haben es trotzdem getan. Wir haben es trotzdem geschafft, durch Mario durchzukommen. So, findet euch damit ab. Ja, wie gesagt, man kann nicht mehr über Mario sagen. Es ist immer noch sehr familienfreundlich, sehr spaßig. Macht auch als Erwachsener immer noch Fun, finde ich. Und ich glaube, für Kinder ist es eher ein Highlight, wenn da so ein kleines Männle durch die Gegend hüpft. Schätze ich mal, oder? Ich würde sagen, bei mir liegt es am Nostalgiefaktor, warum ich es bis heute immer noch liebe. Ich habe das als Kind gemocht und geliebt und gesuchtet und die Spiele sind halt immer noch genauso, wie ich sie kenne damals und lieben gelernt habe. Nostalgie is a hell of a drug. Ja, definitiv. Und ich glaube, das macht bei mir 90% von den Kaufgründen aus. Ja. Es ist Mario. Ich kenne es. Ich habe es früher geliebt. Ich habe es bisher geliebt. Kaufen. In den Warenkorb. Spielt sich eigentlich genauso wie... Oh, ist das geil. In den Warenkorb. Der Mario-Effekt. Der Mario-Effekt in den Warenkorb. Ja, wie gesagt, großartige Spiele kann man bis heute immer noch spielen. Selbst die alten Teile kann man immer noch wunderbar spielen. Wenn es auch immer noch Leute da draußen gibt, die alten Super Nintendo-Teile und Nintendo-Teile in Originalverpackung haben, um Himmels Willen, behaltet die. Gebt die auf gar keinen Fall her. So was macht man nicht. Also, die auf jeden Fall behalten. Gut. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, dass du wie immer dabei warst. Gern. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich auch wieder heute mit meinem Lieblingssatz. Macht, was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Bye.